ral, ral, ral, ra, ra. Ju, wie fall, ral, ral, ral, ra, ra. Da kam ein stolzer Reiter und brach sie ein schönes Städtchen, siehste wohl, weil es an der Elbe liegt, siehste wohl. Drinnen gibt's viel schöne Mädchen, viele schöne Mädchen, doch zum Heiraten nicht. Ach, es ist ja so schwer, auseinander zu gehen, wenn die Hoffnung nicht wäre auf ein Wiedersehen. Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, auf Wiedersehen. Die ganze Kompanie, die ganze Kompanie.